Erster Hörer jetzt, Jakob, mein Diener. Höre, Israel, das ich gewählt habe. Zweiter Jahwe spricht. Er hat dich gemacht, Jakob. Er hat dir geholfen. Hab keine Angst, mein Diener Jakob. Ich habe dich, Jeschurun, gewählt. Dritter, ich gebe Wasser für Durstige. Ich gebe Bäche für trockenes Land. Ich gebe meinen Geist deinen Kindern. Ich gebe meinen Segen deinen Nachkommen. Vierter, sie werden wachsen wie Gras am Wasser. Sie werden wachsen wie Bäume am Bach. Fünfter, einer sagt, ich gehöre Jahwe. Ein anderer nennt den Namen Jakob. Wieder ein anderer schreibt Jahwe auf seine Hand. Er wird Israel genannt. Sechster, Jahwe spricht. Er ist der König von Israel. Er ist der Retter. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott außer mir. Siebter, wer ist wie ich? Er soll kommen und es sagen. Wer hat euch früher die Zukunft gesagt? Wer hat euch gesagt, was kommt? Achter, habt keine Angst. Ich habe es euch lange gesagt. Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt keinen. Ich kenne keinen. Neunte, Leute, die Götterbilder machen, sind nichts. Ihre Götter helfen nicht. Die Zeugen sehen nichts. Sie wissen nichts. Sie werden sich schämen. Zehnter, wer macht einen Gott? Wer gießt ein Götterbild? Es hilft zu nichts. Elfter, alle, die dabei sind, werden sich schämen. Die Künstler sind nur Menschen. Sie sollen sich versammeln. Sie werden zittern. Sie werden sich alle schämen. Zwölfter, der Schmied macht ein Werkzeug. Er arbeitet mit Kohle und Hämmern. Er macht es mit seinem starken Arm. Er wird hungrig und schwach. Er trinkt kein Wasser und wird müde. Dreizehnter, der Holzschnitzer spannt eine Schnur. Er zeichnet mit einem Stift. Er arbeitet mit Messern. Er zeichnet mit einem Zirkel. Er macht eine Figur wie einen Mann. Sie soll in einem Haus wohnen. Vierzehnter, er fällt Zedernbäume. Er nimmt Eichen. Er lässt sie im Wald wachsen. Er pflanzt eine Lärche. Der Regen macht sie groß. Fünfzehnter, das Holz ist für Feuer. Er nimmt Holz und wärmt sich. Er macht Feuer und backt Brot. Er macht auch einen Gott. Er kniet vor dem Götterbild. Sechzehnter, er verbrennt die eine Hälfte. Mit der anderen Hälfte brät er Fleisch. Er isst und wird satt. Er wärmt sich und sagt, mir ist warm. Ich spüre das Feuer. Siebzehnter, aus dem Rest macht er einen Gott. Er kniet vor dem Götterbild. Er betet und sagt, rette mich. Du bist mein Gott. Achtzehnter, sie verstehen es nicht. Sie sehen es nicht. Ihre Augen sind zu. Sie können nicht sehen. Ihr Kopf versteht es nicht. Neunzehnter, niemand denkt nach. Niemand versteht es. Er sagt nicht, ich habe die Hälfte verbrannt. Ich habe Brot gebacken. Ich habe Fleisch gebraten und gegessen. Soll ich den Rest zu einem Götzen machen? Soll ich vor einem Holzsteg knien? Zwanzigster, wer Asche sucht, hat ein falsches Herz. Er rettet sein Leben nicht. Er sagt nicht, ist das nicht falsch? Einundzwanzigster, denk daran, Jakob. Denk daran, Israel. Du bist mein Diener. Ich habe dich gemacht. Du gehörst mir. Israel, vergiss mich nicht. 22. Ich nehme deine Fehler weg wie eine Wolke. Ich nehme deine Sünden weg. Komm zurück zu mir. Ich habe dich gerettet. 23. Freue dich, Himmel. Jahwe hat es getan. Freut euch, Erde. Freut euch, Berge. Freut euch, Wald und Bäume. Jahwe hat Jakob gerettet. Er zeigt seine Größe in Israel. 24. Jahwe spricht. Er ist dein Retter. Er hat dich im Mutterleib gemacht. Ich, Jahwe, mache alles. Ich habe den Himmel allein gemacht. Ich habe die Erde ausgebreitet. Wer war bei mir? 25. Ich mache die Zeichen der Lügner falsch. Ich mache Wahrsager zu Narren. Ich mache Weise dumm. Ihr Wissen ist Unsinn. 26. Ich lasse die Worte meiner Diener wahr werden. Ich mache, was meine Boten sagen. Ich sage über Jerusalem, es wird wieder bewohnt. Ich sage über die Städte Judas, sie werden wieder gebaut. Ich baue ihre Ruinen auf. 27. Ich sage zum Wasser, trockne aus. Ich mache deine Flüsse trocken. 28. Ich sage über Kyros, er ist mein Hirte. Er wird alles tun, was ich will. Er sagt über Jerusalem, es wird gebaut. Er sagt über den Tempel, er wird neu gegründet.